Der Flitzer mit dem Flitzer, er ist ein Künstler der Nacht. Mit schnellen Strichen und bunten Farben erweckt er die Stadt. Er huscht durch Gassen vorbei an Laternen, ein Schatten in der Dunkelheit. Dort hinterlässt er Kunstwerke, die im Morgen nicht erstrahlen. Flitzer, Flitzer mit den Flitzer, malst du die Wände kunterbunt. Deine Bilder erzählen Geschichten von Freiheit und von Lebenslust. Du tanzt mit den Farben, spielst dabei die Form. Deine Imagination verwandelt graue Mauern, das ist deine Inspiration. Rot, gelb, gelb, blau, rot und grün, ja nein, nein, nein, ja so. Denkst du, das ist wahr? Du kennst keine Grenzen, du lässt dich nicht erwischen. Fantastische Dinge, aber auch Worte hast du im Sinn. Dein Geschenk ist Freiheit, du schenkst der Stadt, was ihr sonst fehlt. Flitzer, Flitzer mit dem Filzer, malst du die Wände kunterbunt. Deine Bilder erzählen Geschichten von Freiheit und von Lebenslust. Du tanzt mit den Farben, spielen dabei die Form. Deine Imagination verwandelt graue Mauern, das ist deine Inspiration. Manche nennen dich Vandal, keiner sieht die Kunst. Die Stadt wird verfluchen, sie wollen nach dir suchen. Oh, rot, gelb, gelb, blau, blau, rot und grün. Ja, nein, nein, nein, ja, so denkst du, das ist wahr. Du kennst keine Grenzen, du lässt dich nicht erwischen. Fantastische Dinge, aber auch Worte hast du im Sinn. Dein Geschenk ist Freiheit, du schenkst der Stadt, was ihr sonst fehlt. Flitzer, Flitzer mit dem Filzer, malst du die Wände kunterbunt. Deine Bilder erzählen Geschichten von Freiheit und von Lebenslust. Du tanzt mit den Farben, spielst dabei die Form. Deine Imagination verwandelt graue Mauern, das ist deine Inspiration. Der Flitzer ist und bleibt dein Mysterium. Seine Werke sprechen für sich, die Stadt ist kein Museum. Doch er malt unter freiem Himmel, für jeden ist es sichtbar. Nicht jeder mag das, nicht jeder findet das wunderbar. Das wunderbar. Der Flitzer ist und bleibt ein Mysterium. Seine Werke sprechen für sich, die Stadt ist kein Museum. Doch er malt unter freiem Himmel, für jeden ist es sichtbar. Nicht jeder mag das, nicht jeder findet das wunderbar.